Abschnitt 9 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Michael, Teil 1. Wie aber soll ich Worte wirken, bunt und weich genug, um sie als Teppich vor dich hinzubreiten? Wie soll ich dein Bild in zärtlichem Perlmutterglanz aus dem tiefen Meer der blauen Vergangenheit aufschimmern lassen, für die armseligen Neuigkeitenfischer am kümmerlichen Strand der Gegenwart? Wie schmücke ich den Alltag mit festlicher Erwartung, mit Kerzenhelle den Empfang für das Gnadengeschenk deines Erscheinens? Und wie vermag ich deiner Seele dicht umschleierte Verklärtheit auffunkeln zu lassen vor der blitzenden Kurzsicht? Du zeitlos Strahlende unter den Frauen, Fürstenkind, du, von Würde und von Geburt, Königin im Geist und durch die Krone deines Stolzes, Liebende, Leidende, Leuchtende. Über das Schweigen der Jahrtausende hinweg klingst du, lautere Glocke, hinein in der Töne Chaos, das uns wirr umrauscht in diesen Stunden der grauen, grausigen Verzweiflung, des schmerzhaft bittern Gelächters, das dem lachenden Wunden brennt und ihn mit Hohn ätzt und mit Verzweiflung vergiftet. Zagend stehe ich vor dir, der schlanken, freien, den Thron erhöhenden Gebieterin. Tief in mir berge ich deinen Namen und dein Schicksal, du Wunder deiner Tage, glutende Sonne, die edlen Saft zur Farbe, Duft und Blüte trieb, alles Unkraut aber, das um dich keimt, verdorren ließ und welkte. Flamme und Fluch warst du, selbstherrlich unter den Marionetten Gottes und in der dumpfen Verstricktheit deiner Umgebung. Von allen Frauengestalten, von denen das Altersgeheiligte durch Sinn und Unsinn gleich heimelige, gleich unheimliche große Buch erzählt, bist du die rührendste und die erhabenste zugleich. Weibes Allgeschick, dulden und ertragen ward auch dir zuteil. Aber ein heldischer Wille zwang die Schwäche deines Geschlechtes, hob dich über die dunstatmende Tiefe aus der Dunkelheit der Höhlen und Grüfte und über das nicht ausdenkbare Elend, hassen zu müssen, wo du liebtest, verachten zu müssen, wo du so gern, so leidenschaftlich zur Anbetung bereit warst. Deine Stimme tönt in mir, und sie sang in mir je und je das prunkende Lied deiner Herrlichkeit. Über die Zeiten hinweg, über die Vergessenheiten, über die immer gleiche, immer gleich unverständliche Torheit der winselnden Menschenbrut fühle ich das Schweben und Schwingen deines Wesens. Redet zu mir, das verwandte Blut. Ich grüße dich, Schwester. Grüße dich, Gefährtin meiner Verzagtheiten und meiner Zuversicht, die du vor 30 Jahrhunderten vergingst an unbekannter Stätte, unbeklagt in selbstgewählter Einsamkeit, die du lebst, gestern und heute, und noch lebendig sein wirst, wenn manche Einbildung und vieles Wichtigtun aus unseren Tagen schon lang verschollen ist, verronnen und vermodert. Ich grüße dich in Inbrunst. Grüße dich in Sehnsucht, denn ich liebe dich und will nun von dir künden, weil ein fernher gemahnender Ruf mich von dir reden heißt, was du warst, wie du geworden, was du getan und wie du gelitten. Höret von ihr, der Einzelnen, einen unter den Kindern des Edenfluchs, höret von ihr die sinnvolle Sage. Lauscht, lasst euch erzählen vom Unglück der Michal, des David-Gemahlin, vom Triumphe der Michal, der Tochter des Saul. Aus ihren jungen Tagen ist nicht viel zu berichten. Kinder des Orients, das ist ein verwirbelter, in Sonne und Sand gedörrter, grellbunter Haufen kleinen Menschentums. Mit Schmerzen, kläglich, unfertig, mit schnellem, unsagbarem Weh, manchem Rutenstreich und rasch getrockneter Träne, wie schließlich Kinder überall. mit dem Vorrecht des noch nicht Verstehens, der Hast, alles in sich zu schlucken, der ablehnenden Feindseligkeit gegen die hochmütige Dummheit der Erwachsenen und begabt mit der triebhaften Klugheit der Geschwister ihrer Lebensstufe, der Tiere. Kinder im alten Orient. Noch ein wenig gleichgültiger, sich mehr selbst überantwortet, noch mehr der Krankheit ausgesetzt, dem Schmutz, der Trägheit zum Geschenk belassen, noch mehr Gelärm, Raufen, Beißen als anderswo. Aber auch heißeres Blut, früheres Reifen, süßere Träumereien, Ahnungen, Märchen als in den Ländern und Zeiten vor der Menschheit Nebelfrost. Ein Zicklein auf die Weide geführt, ein glitzernder Stein, ein purpurner Blütenmund, saftiger Feigen, schmelzender Datteln, Gaumenweide. Der Brandaltar, geheimnisvoll umsungen von Priesterpsalmodie, von Opferrot bespritzt. Schlaffes Dämmern bei Tag, matt von der Unbarmherzigkeit der die Augen fast zersprengenden Sonne. In der Abendkühle ein Gang zum Brunnen, an dem weithergekommene Waller mit seltsam flatterndem Burnus die hässlich ungeheuren Gestalten müder Kamele tränken. Enges Schmiegen an die Hand der Magd, die den Krug auf dem Haupte lastet, der Finger verlegen im Mund auf die Ansprache eines der bärtigen Fremden. Das waren die Freuden und Pflichten der kleinen Michal, ihre geringen Erlebnisse und ihre großen Aufregungen. Die wilden, sich balgenden Knaben, denen sie nicht nachstand an Kraft und kühnem Wagnis, nicht nachgab, in trotzigem Mute und eifrigem Wollen, die galten mehr, sie bedeuteten Höheres. Sie war nur ein wenig, ein Nichts unter vielem. Niemand kümmerte sich um sie. Kaum, dass der Mutter Hand die wirren Haare ihr vom Scheitel strich und von Ungeziefer befreite, Kratzer und Beulen Linde versah, der Weinenden, wenn sie zu ihr flüchtete, Trost oder Schelten spendete, ihr gefräßiges Mäulchen sättigte und ihr in den Schlummer schwermütige Weisen summte. So stand sie vor der Welt, den andern gleichend, ohne Besorgnis, ohne Besonderheit. Ihre Frühlingsstunden verbrachte sie in fröhlichem Spiel auf dem hoch ummauerten Hof und auf der Gasse. Zur Erntezeit ging es hinaus vor das Tor von Gibea. In ländlichem Frieden, unter den Haustieren und auf den Feldern, von Wind und Hitze gestellt und gebräunt, in Ängsten vor dem nächtlichen Schrei der nahen Wüste, vor dem Stürze der Wolken und den heulenden Donnerstimmen der furchtbaren Götter des Ungewitters, die aufblitzende Speere über die zitternde, um Gnade flehende Weiberschar durch die Lüfte schleuderten. So wuchs sie auf, so trollte sie einher, wie ein kleines, abergläubisches, barfüßiges Etwas, in einem Lumpenröckchen kaum verhüllt, stets Neues suchend, forschend und stets fluchtbereit. Ein lachendes, kugeliges, mutwilliges Dingchen vom Dorfe, ein Hebräermädel, eins unter Hunderten, nichts mehr, nichts weiter. Aber da war eine sonderliche und nachdenkliche Sache, mit der man so leicht nicht fertig wurde. Auch Merab, die ältere Schwester, wusste sicher nicht recht Bescheid, wenn sie auch so tat, als sei dies nur zu schwer für der jüngeren Verständnis. Unangesagt erschien im Halbdunkel der Frauengemächer gegen Abend meist, wenn die unerträgliche Hitze des Tages schon ein wenig abschwoll, ein großer, stark ausschreitender, mit brennenden Blicken alle beherrschender Mann. Dann wurde es still vom Geschwätz und Geschwirr, nur die Brüste der Frauen regten sich heftiger, als wollten sie flügge und sehnsuchtsvoll zu einem Hochzeitsflug sich in die Lüfte erheben. Begehren glühte auf, halbe Seufzer durchirrten den Raum, schüchtern. Befangen drängte Michal sich zwischen der Mutter Knie, fühlte das Beben, Erwarten, die zitternde Scham des eng vertrauten Körpers ihrer Gebärerin. Schwermütig ließ der Erschienene die Augen über die Gruppe gleiten, sah alles in einem Male, schien nichts zu erfassen. Eine erhob sich auf sein kaum merkbares Winken, glücklich aufstrahlend. Michal fühlte, wie Neid und Enttäuschung der übrigen sich ballten. Schritte verklangen. Schweigen fiel ein. Die Zurückbleibenden fanden den Laut nicht so schnell wieder. Dumpf, gedrückt wurde ihr Sinn. Abebbend, voll müder Entsagung lösten sich die Glieder der Frauen. Der Mann war gekommen, hatte gewählt, verschmäht. Und eines langen Sommertages Hoffnung, glutheißer Nächte Traum und Qual war wieder einmal erloschen. Manchmal aber blieb er auch länger, dann fühlte Kichern und allfertiges Gurren das Gemach. Er saß, gut gelaunt, behaglich nieder. Die Kecksten der Buben, Michaels unzertrennlicher Spielkamerad Jonathan voran, zeigten sich dann prahlerisch in ihren Künsten. Auch die kleinen Mädchen wurden flüchtig vorgewiesen. Muttereitelkeit erzählte, was sie gelernt, wie sie altklug geplaudert, brav geholfen hatten. Dann glitt lachend, scherzend sein Aufmerken wohl auch über sie selbst. Seine Hand streichelte ihr Gesicht, und während er schon einem andern sich zuwandte, blieb sie, blutübergossen, ins Tiefste getroffen, von aufwallender Liebe und heißer Zärtlichkeit beseligt und doch in unerfülltem Sehnen. Und keinen und nichts auf der Welt verehrte und liebte sie so hoffnungslos und aufgewühlt wie diesen finstern, gebietenden, strengen und gütigen, hoch über allen Menschen aufragenden Mann, Saul, ihren machtvollen Herrn und Vater. Später verstand sie dann, dass er nicht nur der Gebieter im eigenen Hause war, sondern auch, wie konnte es anders sein, der Herrscher über alle, der König der Männer in Israel und Juda. Es kamen Zeiten, in denen er lange nicht erschien. Dann war er ausgezogen, an der Spitze seiner Krieger in den Kampf gegen die bösen und schlechten Gesellen aus dem Amalekiter- oder Philisterland. Wie schalten die Frauen auf sie, mit welchem Hass und unerhörtem Fluchen stärkten sie von der Heimat aus die Kraft des streitenden Heeres. Die Sieger kamen zurück, Freude zog vor ihnen her, Jubel empfing sie. Dann gab es Schmuck und leckeres Opfermahl, Feste bei Tag und Nacht und, was Michal das Wichtigste erschien, des Lobes und Rühmens von Saul und seinen Taten war kein Ende. Niemand aber achtete viel auf die Stimmen der Klageweiber, die den Tod der nicht mehr Heimgekehrten den Bräuchen gemäß entsühnten. Zu andern, freilich seltenen Malen aber senkte sich Bängnis über Gibea, furchtbare Gerüchte schwirrten, schwarzen Vögeln gleich. Dagon war diesmal geschickter als Yahweh. In angstvollen Haufen kauerte das Geweib zusammen, starrten die Greise, siechen und verbrauchten, die der Heerbann verschmäht hatte. Dann schlichen, keuchten, ermattet, einzeln, verstört, die Geschlagenen, Gedemütigten in die Gassen. Blass, verwundet, der Haarbusch von Schweiß, Staub, Blut schwer ins Gesicht geklotzt. Saul war da, rasend in verbissenem Schweigen, grausend und wutzerfressen. Wehe, wer ihm vor die Wege trat. Ruhelos schritt er durch die großen Hallen, die engen Kammern. Wie geprügelt und zerbrochen duckte sich alles ins Finstere, barg sich in das Dunkel aufsaugender Ecken, niemand wagte zu flüstern, zu atmen kaum. Und die Klageweiber heulten ihre schauerlichen Weisen laut und unaufhörlich über die Toten, über die schmähliche Niederlage des besiegten Volkes von Israel. So hob sich Michal der Zeit entgegen, da ihr Körper reif wurde und schwer vom Quellen ihres Blutes, da schattendes Haar ihre blanke Kindheit verdeckte und die Unruhe der Entfaltung ihr Herz bedrückte, ihre Glieder träge machte und ihren ausgehenden Atem erbeben ließ. Die Frauen schalten auf sie, denn sie war ungeschickt und ohne Lust für die gewiesene Arbeit. Ihre Finger waren nicht willig, aus der Wolle der Widder und schwarzen Ziegen Zeltplanen zu wirken, die Nadel zu kunstvoller Stickerei zu führen oder gar den Faden, den die Goldschmiede aus dem edlen Metall künstlich geschlagen und geschnitten hatten, hineinzuknüpfen in den blauen und roten Purpur der Teppiche oder in das gezwirnte weiße Linnen der Gewänder. Ja, selbst am aufrecht stehenden Webstuhl schuf sie nur Verknotung und Verwirrung des hin und wieder fliegenden Gespinstes und das Schneiden und Richten und Nähen des Kutonett, des kurzen Ärmelhemdes oder der länglich viereckigen Oberkleider, Simla oder Bigot geheißen, die auch als Decken, Lagermatten und Sacktasche dienen konnten, war ihr gänzlich verhasst. Auch verschmähte sie es, beim Rösten des Korns und beim Umwenden der flachen Kuchen in heiße Asche oder beim Auswalzen der ungesäuerten Brote vor dem Feste der Erstgeburt behilflich zu sein. Das übliche Tagwerk der Frauen wie Leinsamen, Bohnen, Knoblauch, Gurken, Zwiebeln, Dill, Koriander, Kümmel auszulesen, zu waschen und zu enthülsen, schalt sie verächtlich eine Sklavenfrohn. Saftreiche Melonen und Kürbisse, weiche Pistazien, kernige Granatäpfel, süße Mandeln, Nüsse, leckere Feigen und Sykomorenfrüchte, auf der Zunge zergehende Datteln und Trauben, Wiesen, würzigen Bienen und herberen Früchtehonig liebte sie zwar sehr zu schlürfen und zu schlecken, aber pflücken, sammeln, schälen oder entsteinen mochte sie nicht. Vollends die Zubereitung des sabbatlichen Rind-, Kalb- oder Hammelbratens, das Ausweiden und Rösten von Hirsch, Steinbock, Dammwild, Gazelle und Antilope oder gar das schwierige, von der Stammmutter Rebekka her überlieferte Kochgeheimnis, ein junges Zicklein so zu bereiten, dass es jedermann für wild genoss, waren ihr widerwärtig. Niemals auch begriff sie recht die Kunst, aus Myrte, Zimmet, Kalmus, Cassia und dem Öl der Olive oder der Terebintennuss Salbe zu mischen, gut zu verwenden für die Pflege des Körpers der Frauen im Bad, für die Bändigung ihrer eigenen dichten Haarflut oder für die Zier der Bärte der Männer. Und wenn sie sich einmal herabließ, duftendes Wachs zu klären, Balsam, Stakte, Galban zu pulvern und mit Weihrauch zu mengen, so versah sie es doch irgendwie. Das Räucherwerk körnte, wollte nicht verglimmen oder kränkte gar die erwartungsvollen Nasen durch Missgeruch. Dann konnte Michal über die Enttäuschten und Verblüfften herzlich und nicht frei von Bosheit lachen. Auch von der Pflege und Versehung von Kranken und der Versorgung der Tiere hielt sie sich fern. Sie bückte sich nicht auf den Wiesen, um Kräuter zu ziehen für heilende Tränke, mochte kein Feigenpflaster kneten zur Linderung von Wunden. Sie hatte auch nicht einmal Lust und Geduld, den Rindern das Futter mit Salzpflanzen zu bereiten oder die Tauben zu locken und ihnen Erbsen zu streuen. Eher noch half sie den Mägden beim Trocknen von Flachs auf dem Dache oder beim Stampfen von Weizen und Gerste im Mörser und zerrieb das Korn selbst unter dem Mahlstein. Denn hierbei konnte sie ihrer ungebärdigen Kraft und dem Drange ihres Überschusses Genüge tun. Das Herumhocken und Stillsitzen, ein Leben Schritt für Schritt, raubte ihr den Atem bis zum Ersticken. So galt sie als unnütz und wenig tauglich. Bekümmert verglich ihre Mutter sie mit der behenden Merab und den anderen Mädchen, schalt sie unbegabt und widerspenstig, beklagte den Mangel an Weichheit und Zärtlichkeit. Ungefällig nannten sie die Schwestern. Sie hielt sich für sich, warf mit spitzigen Antworten, neigte zu überheblichem Spotte, gab sich hochmütig und ablehnend und war recht unbeliebt in den Gemächern der Frauen. Heimlich grämte sie sich darum, rang mit sich und stritt wieder ihr selbst. Doch die herbe Sprödigkeit umpanzerte sie und ließ nichts hinausdringen von der Glut ihrer Seele. Einen einsamen Weg glitt ihre Jugend dahin, aber öfter und öfter haftete Sauls Blick auf ihr. Ohne Worte sah er sie an, die hoch über alle Frauen hinauswuchs, ihm an Größe fast gleichend. Seine eigenen dunklen Augen fand er wiedergeboren in ihrem kühnen, stolzen, edelrassigen Antlitz. Und wie bei ihm selbst suchten die geraden, dunklen, willensstarken Brauen rätselhaft einander zu treffen und sich in eins zu vermählen über dem Ansatz der schmalen, fein geschwungenen Nase. Wo aber des Mannes energisches Kinn seinen befehlenden, gepressten Mund der dichte schwarze Strom des Bartes umbrandete, da prangten Michals Lippen, verlangend und verheißend, in der granatenen Glut ihres schnell pulsenden Blutes. Ihre Zähne, die zu feilen und färben sie eigensinnig verweigerte, schimmerten scheu und lockend hervor. Saul, der Vater, empfand all dies sah Saul, der Mann. Und Michal erschauerte vor den unverstandenen Mächten seiner Betrachtung. Wiederum war der Streit entbrannt und die Sorge wohnte im Stamme Benjamin und unter allen Stämmen der Hebräer. Länger als sonst war das Heer entfernt und widerspruchsvoll liefen die Meldungen zu den Daheimgebliebenen. Erst überboten sich alle in den Berichten von herrlichen Siegen, von der Feigheit der Feinde, ihrer schlechten Rüstung und dass sie nur an Flucht und Übergabe dachten, geblendet von der Waffentüchtigkeit der Unsern. Aber so begann der Krieg jedes Mal und die Töchter der Philister mochten Gleiches hören über ihre Väter, Männer und Brüder. Die sichtbaren Zeichen, Beute und Gefangene blieben aus und doch weilten die Krieger schon über einen Monat fern. Allmählich war in der Heimat durchgesickert, dass bei den anderen ein furchtbarer Kämpfer auferstanden war, der die Scharen Sauls höhnend herausforderte an jedem Tage. Keiner wagte ihm zu begegnen, Kleinmut fesselte die Krieger, verbreitete sich von ihnen über das ganze Land, ängstlich harrten die Frauen der kommenden Dinge, sahen schon vom Ansturm der Sieger sich selbst geraubt, verschleppt, als Dirnen und Sklavinnen in die Städte der Anbeter des Dagon. Und den unruhigen, quarrenden Kindern erstand ein furchtbarer Schreck und fürchte dich mit dem Namen Goliath. Dann aber kam der Tag der Erlösung und der Ausgelassenheit. Der Riese war gefällt. In noch nie dagewesener Niederlage waren die Philister bis tief in ihr eigenes Land gejagt, ihr ganzes Lager als Preis gewonnen, und die Freude lachte sonnenhell über den Häusern von Gibea. Im Palaste des Königs wurden unaufhörlich Siegesmahlzeiten gerüstet. Musik erfüllte die Räume, Saul war gnädiger, fröhlicher denn je, und hinter den Teppichen, die den Königssaal trennten vom Eingang zum Hause der Frauen, drängten diese sich, um den Gesängen der Barden zu lauschen und heimlich den Blick durch Risse und nicht immer vom Zufall oder vom Mottenfraß geweitete Löcher nach dem König und seiner Tafelrunde zu werfen. Michal, die sich sonst fernhielt von solcher ihr unziemlich erscheinenden Neugier, wurde halb wider Willen hingezogen in das fröhliche Treiben. Des Königs Töchter hatten diesmal besonderen Grund, die Tapferen zu bewundern, denn eine von ihnen war im Felde dem verheißen worden, der den Goliath besiegen würde. Eine jede konnte des Vaters Gebot dem Gatten zuführen. Sie stießen sich an, wurden rot, lachten übermäßig und übermütig, ohne Grund, schoben einander dem Ausguck zu und zogen die Kühne, die sich an den bauschenden Stoff drückte, schnell und neidisch wieder zurück. Auch Michal, gleichgültiger als die anderen, spähte in den Saal. Auch Michal kannte die Erzählung von dem Siegeslohn, den Saul versprochen hatte. Und Michal sah David. Noch träger, noch arbeitslässiger wurde sie von dieser Stunde an. Schwer und versonnen ging sie dahin. Meist aber verharrte sie allein, auf ihre Füße niedergehockt, in weite, unbekannte Ferne starrend. Ruhelos und unbewusst spielten ihre Finger mit einem Band, einer aufgereihten Perlenschnur in ihrem Schoß. Sprach man sie an, so überflog jäh Hitze ihr Gesicht, und sie wusste, wie aus tiefem Schlafe erwacht, die Frage nicht und keine Antwort. Auf die Besorgnis, ob sie krank sei, schüttelte sie nur sanft, verneinend den Kopf, dass die schwere Bürde ihrer schwarzen Haare erzitterte. Weicher, milder waren ihre Bewegungen, leiser klang ihre Stimme, demütig fast war ihr Benehmen. Niemand aber sah und ahnte den Drang und die Scham und die begehrende Qual ihrer schlummerlosen Nächte. Zu bestimmten Zeiten des Tages jedoch überfiel sie eine sonderbare Unrast. Sie eilte hin und wieder, sprach laut, grell, mischte sich in alle Gespräche, griff überall zu, doch ohne lange an der Stelle der Arbeit zu verweilen. Sie bewegte sich in heftigen, harten Rucken, angestoßen und zurückgeprellt, im Kampfe zwischen Wunsch und Widerspiel und gab schließlich doch dem wallenden Triebe nach. Sie kauerte nieder hinter dem Teppich am Saal und lauschte hingegeben, völlig verloren, auf den Klang und die Stimme, die gedämpft ihr Ohr mit Süße sättigten. Die Welt war entschwunden, nie dagewesen, nichts gab es, nichts hatte Wert, kein Widerstreben half, kein sich verstecken. Nur eins empfand Michal, nur eines wusste Michal. Nur in einem Gedanken lebte Michal. David schlägt die Harfe. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Alice Stein.